Laut Meldungen aus Südkorea fand am 1. März auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul die Kerzenkundgebung des Tages des 18. Gesamtnationalen Aktion für den Rücktritt von Park Geun-hye zum 1. März statt. Die von der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung veranstaltet wurde. Die Sicherheitsbehörde setzte ca. 16.000 Polizisten aus 202 Kompanien und Fahrzeuge in der Umgebung des Platzes ein, um die Demonstranten streng zu bewachen. Über 300.000 Personen verschiedener Kreise und Schichten, darunter die Mitglieder der Bürger- und gesellschaftlichen Organisationen und die Parlamentarier der Oppositionsparteien, nahmen an der Kerzenkundgebung teil. Nach der Kundgebung marschierten sie zum Blauen Haus und dem Verfassungsgerichtshof.